Ansage 14. Hier ist Tierschmann Kögel GmbH. Telefon Mannheim 3278, Durchwahl 314. Wir möchten bei Ihnen eine Palette Kopierpapier bestellen. Ich weiß, ich rufe in der Mittagspause an, aber es ist dringend. Können Sie bitte heute Nachmittag Bescheid sagen, ob Sie spätestens morgen liefern können? Vielen Dank für Ihren Rückruf.